Erster Mann las dem Volk aus dem Buch von Mose vor. Dort stand, Ammoniter und Moabiter dürfen niemals zu Gottes Volk gehören. Zweiter, sie gaben den Israeliten kein Brot und Wasser. Sie bezahlten Bileam, damit er die Israeliten verflucht. Aber unser Gott machte den Fluch zu einem Segen. Dritter, als sie das Gesetz hörten, trennten sie alle Fremden von Israel. Vierter, vorher hatte der Priester Eliasib eine Aufgabe im Tempel Gottes. Er war ein Verwandter von Tobia. Fünfter, Eliasib gab Tobia einen großen Raum im Tempel. Früher lagerte man dort Opfergaben, Weihrauch und Geräte. Auch den Zehnten für Leviten, Sänger und Priester lagerte man dort. Sechster, aber ich war nicht in Jerusalem, als das passierte. Im 32. Jahr von König Artaxerxes von Babel ging ich zum König. Nach einiger Zeit bat ich den König um Urlaub. Siebter, als ich nach Jerusalem kam, sah ich das Böse, das Eliasib getan hatte. Er gab Tobia einen Raum in den Vorhöfen des Tempels Gottes. Achter, das machte mich sehr wütend. Ich warf alle Sachen von Tobia aus dem Raum. Neunter, ich befahl, dass man die Räume reinigte. Dann brachte ich die Tempelgeräte, die Opfergaben und den Weihrauch zurück. Zehnter, ich erfuhr auch, dass die Leviten ihre Abgaben nicht bekamen. Darum waren die Leviten und Sänger auf ihre Felder gegangen. Sie konnten ihren Dienst nicht mehr tun. Elfter, ich tadelte die Vorsteher und fragte, warum habt ihr den Tempel Gottes verlassen? Ich rief sie zusammen und gab ihnen ihre Aufgaben zurück. Zwölfter, alle Juden brachten dann den Zehnten von Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Dreizehnter, ich setzte Priester Selemia, Zadok und Pedaja über die Vorratskammern. Hanan, der Sohn von Sakur und Matania, half ihnen. Diese Männer waren zuverlässig. Sie sollten die Abgaben an ihre Brüder verteilen. 14. Mein Gott, vergiss das nicht. Erinnere dich an das Gute, das ich für deinen Tempel und seinen Dienst getan habe. 15. Zu dieser Zeit sah ich in Juda Leute, die am Sabbat arbeiteten. Sie pressten Wein und brachten Getreide ein. Andere luden Esel mit Wein, Trauben, Feigen und anderen Waren. Sie brachten alles am Sabbat nach Jerusalem. Ich warnte sie, wenn sie Essen verkauften. 16. Auch Leute aus Tyrus lebten dort. Sie brachten Fische und andere Waren nach Jerusalem. Am Sabbat verkauften sie diese an die Juden. 17. Ich tadelte die wichtigen Juden und sagte, warum tut ihr so etwas Böses? Ihr entweiht den Sabbat. 18. Haben eure Väter nicht dasselbe getan? Darum brachte Gott Unglück über uns und diese Stadt. Ihr macht Gottes Zorn über Israel noch größer, wenn ihr den Sabbat entweiht. 19. Bevor der Sabbat begann und es dunkel wurde, befahl ich, die Tore sollen geschlossen werden. Man darf sie erst nach dem Sabbat wieder öffnen. Ich stellte meine Leute an die Tore. Sie sollten verhindern, dass am Sabbat Waren hereinkamen. 20. Die Kaufleute und Verkäufer blieben ein- oder zweimal die Nacht vor Jerusalem. 21. Ich warnte sie und sagte, warum bleibt ihr nachts vor der Mauer? Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich euch bestrafen. Danach kamen sie am Sabbat nicht mehr. 22. Ich befahl den Leviten, sich zu reinigen. Dann sollten sie die Tore bewachen, um den Sabbat heilig zu halten. Mein Gott, vergiss auch das nicht. Sei gnädig zu mir, weil du so gut bist. 23. Zu dieser Zeit besuchte ich auch Juden. Sie hatten Frauen aus Asdod, Ammon und Moab geheiratet. 24. Die Kinder dieser Juden sprachen zur Hälfte die Sprache von Asdod. Oder sie sprachen die Sprache des anderen Volkes. Sie konnten nicht die Sprache der Juden sprechen. 25. Ich tadelte sie und verfluchte sie. Ich schlug und zog einige Männer an den Haaren. Ich schwor bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben. Und ihr sollt keine ihrer Töchter für eure Söhne oder für euch selbst nehmen. 26. König Salomo von Israel sündigte wegen solcher Frauen. Es gab keinen König wie ihn unter allen Völkern. Gott liebte ihn und machte ihn zum König über ganz Israel. Aber auch ihn verführten die fremden Frauen zur Sünde. 27. Sollen wir jetzt hören, dass ihr dieses große Unrecht tut? Ihr sündigt gegen unseren Gott, indem ihr fremde Frauen heiratet. 28. Ein Sohn von Jojada, dem Sohn des Hohenpriesters Eliasib, war der Schwiegersohn von Sanballat. Ich vertrieb ihn aus Jerusalem. 29. Mein Gott, vergiss nicht, wie sie das Priestertum unrein machten. Sie hielten die heiligen Pflichten der Priester und Leviten nicht ein. 30. So reinigte ich sie von allem Fremden. Ich legte die Aufgaben für Priester und Leviten fest. 31. Ich sorgte auch für die Lieferung von Holz und den Erstlingen zur richtigen Zeit. Mein Gott, erinnere dich an mich und tu mir Gutes.